die Tür. Das gab es hier seit langer Zeit nicht mehr. So viele Teller hab ich nie gesehen. Ich war oft allein in diesen Hallen. Warum denn ein Ballsaal ohne Ball? Endlich machen sie die Tore auf. Wirklich ganz reale Menschen werden unsere Gäste sein. Oh wow, dann bitten wir sie zu uns rein. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wird Musik spielen, Lichter strahlen. Und zum ersten Mal seit langem werde ich tanzen durch den Saal. Bin ich nur aufgeregt oder ängstlich? Ich fühl beides tief in mir. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten bin ich nicht allein. Ich kann's kaum erwarten, so viele Menschen zu sehen. Was, wenn mein Traumprinz unter ihnen ist? Heute Nacht werde ich wunderschön aussehen. Witzig, charmant, ihr werdet sehen. Ein Bild von Anmut und von Lieblichkeit. Oh. Einmal steht er in diesem Raum, ein sehr schöner Fremder wie im Traum. Aus Angst stopp ich mir gleich den Mund ganz voll. Wir werden uns dann amüsieren, ist das wirklich vorstellbar? Wird das heute Abend endlich wahr? Denn zum ersten Mal seit langem ist der Zauber. Sich verrückt an, ist Liebe nur ein Traum. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten glaub ich schon fast daran. Es ist so weit, lass sie nicht sehen, wie du bist, nein, das darf heute nicht geschehen. In mir doch einerlei, ein Fehler nur und alles ist vorbei. Doch nur heute wird es sein. Nur heute wird es sein. Es ist nur bald so weit. Es ist nur bald so weit. Sag den Wachen, öffnet nun das Tor.